1. Die Israeliten handelten jedoch Trulos in Bezug auf die geweihten Gegenstand, da Aken ausdem Stamm Juda Heinlich Butte für sich behielt, was den Zorn Gottes infakt. 2. Josua sandte darauf in Kundschafter von Jericho nach Ari, eine Stadt ostlich von Bethel, die strategisch lage der Region genau zu untersuchen. 3. Nach ihrer Rucke berichteten die Männer Josua, dass no ein kleiner Teil des Heers notig sei. Ari zu eroben, da die Einwohner soll dort gering sei. 4. Infolgedessen zogen etwa 3000 Soldaten gegen die Stadt, doch sie wurden von den Verteidiger von Ari überraschend in die Flucht geschlagen. 5. Die Männer von Ari toten 36 Israeliten und verfolgten sie bis zum Abhang, worauf in das gesamte Volk den Mutwiller und zutiefst erschüttert war. 6. Volle Verzweiflung zerriss Josua sein Kleider und warf sich gemeinsam mit den Ältesten Israels vor der Bundeslade nieder, während sie sich als Zeichen der Trauer Osher auf das Haupt struten. 7. Josua klagte vor Gott und fragte, warum das Volk über den Jordan geführt habe, nahm es nun der Vernichtung durch die Amoriter preiszugeben. 8. Aber den Herrn ein Erklärung, why die Flucht der Israeliten vor ihren Feinden rechtfertigen soll, da dies ein groß Schande darstell. 9. Befürchtet, dass die Kanaaniter nach dieser Nachricht die Israeliten singeln und ausloschen werden, was den Ruhm des gottlichen Namens gefahren konnte. 10. Gott forderte Josua jedoch auf, sofort aufzustehen, anstatt weiterhin in dieser niedergeschlagenen Haltung Boden zu liegen. 11. Erklärt, dass Israel gesündigt und den Bund gebrochen habe, indem sie verboten Butte gestohlen, verheimlicht und unter ihren eigenen Besitz gemischt hatten. 12. Aus diesem Grund konnten die Israeliten ihren Feinden nicht mehr standhalten, solange das Unrecht nicht vollständig aus ihrer Mitte entfernt worden sei. 13. Josua erhielt den Befehl, das Volk für den nächsten Tag zu heiligen, da der Sieg erst nach der Besiegung der geraubten Gegenstand wieder möglich sein wird. 14. Am Morgen sollte das Volk nach Stammen und Familien Jordanet vortreten, bis das Los den schuldigen Stamm und schließlich die verantwortliche Person identifiziert. 15. Dergenage, der mitdem die Beskut gefunden wird, sollte mitsamt seinem gesamten Besitz verbrannt werden, da ein Schandtat in Israel begangen hat. 16. Früh am nächsten Morgen ließ Josua die Stamm Israels nacheinander vortreten, wobei das Los schließlich auf den Stamm Juda fiel. 17. Nachdem die Geschlechter Judas hereinstreten waren, wurde die Familie der Sarahiter ausgewählt, und innerhalb dieser Familie wurde das Los auf die Haushalt eingegrenzt. 18. Schließlich wurde Aken, der Sohn Karmis, als Dergenage identifiziert, der die Verantwortung für den Diebstahl der geweihten Gutter trug. 19. Josua forderte Aken auf, Gott die Ehre zu geben, die Wahrheit zu bekennen und defend darzulegen, was er genau getan hat. 20. Aken gesten darauf in sein Vergehen und gab zu, dass sich tatsächlich gegen den Gott Israels versündigt hat. 21. Erklärt, dass unter der Butte einen kostbaren Mantel, Silber und Gold gesehen haben der Versuchung erlegen sei, dies Ding in seinem Zelt zu vergraben. 22. Josua schickte sofort Boten aus, dies Zelt alten und dort tatsächlich die verstecten Schatze genoren der beschriebenen Stelle fanden. 23. Sie brachten die Gegenstand zu Josua und dem versammelten Volk und legten sie als Beweis für die Tat vor dem Herrn nieder. 24. Daraufhin führten Josua und all Israeliten Aken zusammen mit dem Diebesgut, seiner Familie und seinem gesamten Wiebestand in das Tal Aker. 25. Josua erklärt, dass Aken nun das gleiche Unglück erfahren wird, das über das Volk gebracht hat, worauf in die Menschen steinigte und als verbrannte. 26. Über den Überresten errichteten sie einen großen Steinhaufen, worauf in sich der Zorn Gottes legte, der Ort wird sie der als Talaker bezeichnet.